Ein deutsches Märchen. Schneeweißchen und Rosenrot. Es war einmal in einem kleinen Dorf vor einer kleinen Stadt, da lebten eine Frau und ihre beiden Töchter. Ihre Namen waren Schneeweißchen und Rosenrot. Schneeweißchen war schüchtern und freundlich. Und Rosenrot war wild und verspielt, immer auf der Suche nach ein wenig Unfug oder einem Streich. Vorsichtig, Rosenrot, nicht so schnell. Alles gut, Mama. Mir passiert nichts. Wir haben's dir gesagt. Schneeweißchen und Rosenrot halfen ihrer Mutter jeden Tag bei der Hausarbeit. Am Ende des Tages las ihre Mutter ihnen Märchen vor. Sie hatten ein ganz normales Leben bis zum Beginn des Winters. Denn da begannen die Dinge interessant zu werden. Eines Abends las die Mutter ihren Töchtern gerade eine Geschichte vor, als sie ein lautes Klopfen an der Tür hörten. Alle drei erschraken. Sie sahen ängstlich zur Tür und fragten sich, wer wohl auf der anderen Seite der Tür stünde. Fürchtet euch nicht. Es wird wohl nur ein Reisender sein, der nach dem Weg fragt. Ich werde nachsehen. Nein, Mutter, ich mach das. Oh mein Gott, was ist das? Ah! Oh mein Gott, was ist das? Bitte hört auf zu schreien. Ich bin doch nur ein Bär. Leiser, bitte. Meine Ohren tun weh. Ich brauche nur etwas Hilfe. Ich friere und bin hungrig. Alle hörten auf zu schreien, als der Bär sprach. Er war nicht wie andere Bären. Seine Stimme war sanft. Es tut uns leid. Bitte, komm rein. Alle drei sahen ihn an und ließen ihn hinein. Du bist mit Schnee bedeckt. Lass mich dir helfen. Oh, hört bitte auf. Oh, oh no. Das kitzelt ganz furchtbar, ihr zwei. Nein, nein, nein. Okay, das reicht, ihr beiden. Lasst ihn etwas Warmes trinken und bring ihm eine Decke, Rosenrot. In dieser Nacht wurden sie alle zu Freunden. Und die Freundschaft hielt den ganzen Winter über. Jeden Tag kam der Bär und brachte Geschenke mit. Sie teilten die Wärme des Kamins miteinander und lasen dem Bären Geschichten vor. Alle liebten seine Gesellschaft. Aber die Zeit verging und der Winter war zu Ende. Es war Zeit für den Bären zu gehen. Ohne diesen verdammten Zauber hätte ich euch zwei Mädchen niemals getroffen. Was meinst du? Was für ein Zauber? Du musst nicht gehen, du kannst bei uns bleiben. Ich muss gehen. Vielen Dank für alles, was ihr für mich getan habt. Aber jetzt, wo der Winter zu Ende ist, muss ich fort. Und dann ging er und ließ seine Freunde zurück, die er doch so sehr liebte. Einige Tage später liefen Schneeweißchen und Rosenrot durch den Wald und sammelten Früchte und Holz. Ganz plötzlich hörten sie vor sich ein seltsames Schreien und Kreischen. Sie folgten den Geräuschen und sahen etwas Seltsames. Da war ein Zwerg, der schrie und sprang verzweifelt herum, denn sein Bart steckte unter einem schweren, umgestürzten Baum fest. Ah, dummer Bart! Dummer Bart! Hört auf, mich anzustarren. Kommt schnell rüber und helft mir hier raus. Sie ließen ihre Sachen fallen. Gemeinsam versuchten sie, den Baum anzuheben und sie verwandten ihre ganze Kraft darauf. Sie taten wirklich alles, was sie konnten. Aber bald mussten sie aufgeben. Plötzlich hatte Rosenrot eine Idee. Der Zwerg sprang weiter wild auf und ab, bis er sah, was Rosenrot in ihrer Hand hatte. Nein, warte! Hey, was willst du denn damit anfangen? Nein, halt! Nein, mein kostbarer Bart! Die Mädchen fanden das Gebaren des Zwerges lustig. Sie hatten ihm geholfen und doch war er wütend auf sie. Er beschimpfte sie weiter. Während er in den Wald ging, und er bedankte sich überhaupt nicht für ihre Hilfe. Am nächsten Tag beschlossen die Mädchen, in der Nähe des Flusses spazieren zu gehen. Und wieder hörten sie das wütende Schreien des Zwerges, den sie gestern getroffen hatten. Wieder liefen die Schwestern los, um ihm zu helfen. Diesmal steckte sein Bart fest im Maul eines großen Fisches. Oh, ah, oh, ah, guck mal, kleiner Fisch, wie kannst du es wagen? In welcher Patsche steckst du denn diesmal fest? Seht ihr denn nicht, dass dieser dumme, schreckliche Fisch mich ins Wasser ziehen will? Helft mir! Schneeweißchen und Rosenrot beschlossen, ihm erneut zu helfen. Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Wir werden das nicht schaffen. Wir werden alle im Wasser ertrinken. Ich kann es nicht mehr halten. Ich werde dein Bart abschneiden. Warum? Warum? Warum trachtest du nach dem Bart? Wie soll ich so vor meine Freunde treten? Dumme, kleine Mädchen. Beide Schwestern fanden das lustig und fingen an zu lachen. Aber dann hörten sie, auf einem großen Felsen hinter ihnen lag ein junger Mann flach auf der Erde, mit einem blauen Fleck auf der Stirn. Hey, wer bist du? Was machst du denn hier? Ich bin Prinz Adam. Ich suche meinen Bruder Josef. Er wird seit dem Winter vermisst. Oh, ich bin Schneeweißchen und das ist meine Schwester Rosenrot. Können wir dir helfen, ihn zu finden? Er war mit einem Sack Edelsteinen im Wald spazieren gegangen. Aber auf dem Spaziergang verschwand er. Ich habe gerade eine Gestalt gesehen, die einen ähnlichen Sack mit Edelsteinen trug. Als ich versuchte, ihn zu fangen, hat er mich verzaubert und ich konnte nicht sehen, wohin ich ging. Und bin mit dem Kopf auf den Fels geschlagen. Es tut mir leid, das zu hören. Wir können dir helfen. Als die Mädchen versprachen, dem Prinzen zu helfen, fühlte der sich ermutigt. Aber just in diesem Moment hörten alle drei ein lautes Brüllen. Das kam aus den tiefen Wäldern hinter ihnen. Hilfe! Alle drei stiegen auf das Pferd und galoppierten in die Richtung der Schreie. Sie sahen den Zwerg aus einer Höhle laufen und er wurde vom Bären gejagt. Lass mich in Ruhe! Hilfe! Oh, das ist unser Freund, der Bär. Warum rennt er dem Zwerg nach? Der Prinz zog sein Schwert und ging auf den Bären und den Zwerg zu. Ihr Mädchen wartet hier. Das ist die Gestalt, die ich mit den Edelsteinen meines Bruders gesehen habe. Er muss dafür bezahlen, was er getan hat. Pass auf! Lass mich in Ruhe! Nimm es! Nimm alle Schätze, die du willst! Schau dir an, in was dein Zauber mich verwandelt hat. Ich will nicht nur die Edelsteine. Überlass das mir, mein Freund. Der Zwerg gehört mir. Genug von diesen Dummheiten. Jetzt ist es Zeit, meine wahre Gestalt zu zeigen. Ihr denkt, ihr könnt mich besiegen? Ihr werdet jetzt alle dafür bezahlen. Ach, du Schreck! Schnell, Rosenrot, mein Schwert. Wirf mir mein Schwert zu. Es ist sein Bart. Schneide seinen Bart ab. Dort sitzt all seine Kraft. Tu es jetzt. Als der Zwerg seine riesige Gestalt angenommen hatte, rannte Schneeweißchen mit ihrer Schere auf ihn zu und Rosenrot lief zum Schwert hin. Du dummes Mädchen! Denkst du, ich werde dich verschonen? Nein! Schneeweißchen! Prinz, hier! No. Prinz Adam zielte genau, warf das Schwert und das schnitt den Bart des Zwerges ganz und gar ab. Der Bart fiel von ihm ab, landete auf dem Boden und der Zwerg begann zu schrumpfen und immer kleiner zu werden. Plötzlich verwandelte sich der Bär in einen schönen Prinzen. Prinz Josef, den Bruder von Prinz Adam. Prinz Adam sah seinen Bruder an und lief auf ihn zu, um ihn lang und herzlich zu umarmen. Oh, oh. Ich habe dich vermisst, Bruder. Es ist schon so lang her. Ich habe dich auch vermisst, Bruder. Der böse Zwerg hat meine Edelsteine gestohlen und mich verzaubert. Und ich kann Schneeweißchen und Rosenrot nicht genug für alles danken, was sie für mich getan haben. Prinz Josef sprach davon, wie freundlich die Schwestern zu ihm waren, und sein Bruder tat es ihm gleich. Beide hatten sich in die Schwestern verliebt und die Schwestern wiederum hatten sich in die Prinzen verliebt. Und so heiratete Schneeweißchen Prinz Adam und Rosenrot Prinz Josef. Und die Hochzeit war die schönste, die das Königreich je gesehen hatte. Schneeweißchen und Rosenrot hatten zunächst Angst vor dem Bären. Aber dann sahen sie mehr als nur seine schreckliche Gestalt. Das lehrt uns, dass die wahre Natur eines Menschen in seinem Herzen liegt. Und dass Freundlichkeit und Liebe auch den schlimmsten Zauber, den es in der Welt nur geben kann, besiegen.